بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Elif Lam Mim. Meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben, ohne dass sie geprüft werden? Wir haben bereits diejenigen vor ihnen geprüft. Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die die Wahrheit sprechen, und er wird ganz gewiss die Lügner kennen. Oder meinen diejenigen, die böse Taten begehen, dass sie uns entkommen können? Wie böse ist, was sie urteilen? من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون Wer die Begegnung mit Allah erwartet, so wird Allahs Frist sicher kommen. Und er ist der Allhörende und Allwissende. Und wer sich abmüht, der müht sich nur zu seinem eigenen Vorteil ab. Denn Allah ist der Weltenbewohner fürwahr unbedürftig. Denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden wir ganz gewiss ihre bösen Taten tilgen und ihnen ganz gewiss das Beste vergelten von dem, was sie taten. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين Und wir haben dem Menschen anbefohlen, seine Eltern mit Güte zu behandeln. Wenn sie sich aber darum bemühen, dass du mir das beigesellst, wovon du kein Wissen hast, dann gehorche ihnen nicht. Zu mir wird eure Rückkehr sein. Da werde ich euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, lassen wir in die Reihen der Rechtschaffenen eingehen. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين Und unter den Menschen gibt es manchen, der sagt, wir glauben an Allah. Wenn ihm aber um Allahs Willen Leid zugefügt wird, setzt er die Anfechtung durch die Menschen der Strafe Allahs gleich. Wenn jedoch Hilfe von deinem Herrn kommt, sagen sie ganz gewiss, wir sind ja mit euch gewesen. Weiß Allah denn nicht besser Bescheid über das, was in den Brüsten der Weltenbewohner steckt, und Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die glauben, und er wird ganz gewiss die Heuchler kennen. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen zu denjenigen, die glauben, folgt unserem Weg, lasst uns eure Verfehlungen tragen. Tragen werden sie aber nichts von ihren Verfehlungen, denn sie sind fürwahr Lügner. Ganz gewiss werden sie ihre eigenen Lasten tragen und auch weitere Lasten zu ihren eigenen Lasten hinzu. Und sie werden am Tag der Auferstehung ganz gewiss befragt werden nach dem, was sie zu ersinnen pflegten. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. Und wir sandten bereits Noah zu seinem Volk. Er verweilte unter ihnen 1000 Jahre, weniger 50 Jahre. Da ergriff sie die Überschwemmung, während sie Unrecht taten. Da retteten wir ihn und die Insassen des Schiffes und machten es zu einem Zeichen für die Weltenbewohner. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Und wir sandten Abraham, als er zu seinem Volk sagte, dient Allah und fürchtet ihn. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Ihr dient anstatt Allahs nur Götzen und schafft dabei nur ungeheuerliche Lüge. Gewiss, diejenigen, denen ihr anstatt Allahs dient, vermögen euch nicht zu versorgen. Sucht darum bei Allah die Versorgung und dient ihm und dankt ihm. Zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Und wenn ihr die Botschaft für Lüge erklärt, so haben bereits vor euch andere Gemeinschaften sie für Lüge erklärt. Und dem Gesandten obliegt nur die deutliche Übermittlung der Botschaft. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. Haben Sie denn nicht gesehen, wie Allah die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt? Gewiss, das ist für Allah ein leichtes. Sag, reist auf der Erde umher und schaut, wie er die Schöpfung am Anfang gemacht hat. Hierauf lässt Allah die letzte Schöpfung entstehen. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Er straft, wen er will, und er erbarmt sich, wessen er will. Und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Und ihr werdet euch ihm weder auf der Erde noch im Himmel entziehen können. Und ihr habt außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer. Diejenigen, die Allahs Zeichen und die Begegnung mit ihm ableugnen, diese haben die Hoffnung auf meine Barmherzigkeit aufgegeben. Und für diese wird es schmerzhafte Strafe geben. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Aber die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten: Tötet ihn oder verbrennt ihn. Da rettete Allah ihn aus dem Feuer. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben. Und er sagte: Ihr habt euch ja anstatt Allahs nur Götzen genommen, aus Freundschaft zueinander im diesseitigen Leben. Aber dereinst, am Tag der Auferstehung, werdet ihr einander verleugnen und einander verfluchen. Euer Zufluchtsort ist das Höllenfeuer, und ihr werdet keine Helfer haben. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Da glaubte Lot ihm und sagte: Ich werde zu meinem Herrn auswandern. Er ist ja der Allmächtige und Allweise. Und wir schenkten ihm Isaak und Jakob und richteten unter seiner Nachkommenschaft das Prophetentum und die Schrift ein und gaben ihm seinen Lohn im Diesseits. Und im Jenseits gehört er fürwahr zu den Rechtschaffenen. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ. Und wir sandten Lot, als er zu seinem Volk sagte: Ihr begeht fürwahr das Abscheuliche, wie es vor euch niemand von den Weltenbewohnern getan hat. Lasst ihr euch denn wahrlich in Begierde mit den Männern ein und schneidet den natürlichen Weg ab und begeht in euren Zusammenkünften das Verwerfliche? Aber die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten: Bringe uns doch die Strafe Allahs her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Er sagte: Mein Herr, hilf mir gegen das Volk, das Unheil stiftet. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Und als unsere Gesandten zu Abraham mit der frohen Botschaft kamen, sagten sie: Wir werden die Bewohner dieser Stadt vernichten, denn ihre Bewohner sind ungerecht. Er sagte: Aber Lot befindet sich in ihr. Sie sagten: Wir wissen sehr wohl, wer sich in ihr befindet. Wir werden ihn ganz gewiss erretten, ihn und seine Angehörigen, außer seiner Frau. Sie gehört zu denjenigen,